Zum 22. Todestag vom Genossen Kim Il-sung brachte am 5. Juli die rumänische Gesellschaft der Werktätigen auf ihrer Internet-Homepage Romania Muncitoare den Abriss über seine revolutionären Tätigkeiten.